and blood runs. It's another lonely night. Whips and kisses, yesterday's a memory. Eyes and broken hearts, der Vorhang ist gefallen, das Spiel vorbei. Siehst du mich, wenn ich im Regen untergehe? Fühlst du es? Es tut nicht weh, es tötet mich. Spürst du es? Mein Herz ist viel zu schlecht für dich. Hörst du es, wenn mein Schrei im Wind verhallt? Just another night I'm weeping loud. Just another mistake I am proud. Just another dirty game that ends foolish and mistaken. Just another glance that makes me weak. Just another hand touch that I see. Just another